Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte das umgebaute Kinderferienlager Mangyongdae. Ihn begleiteten Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und weitere leitende Funktionäre der Partei und Armee. Unter Leitung des Stadtkomitees Pyongyang der Partei der Arbeit Koreas erarbeitete das Stadtbezirkskomitee Mangyongdae der Partei den Plan für Vollendung der Rekonstruktion mit eigener Kraft, trieb die Arbeit großartig voran und baute somit das Kinderferienlager Mangyongdae, darunter drei große Lagerheimgebäude, Mensa, Kulturhaus, Tiergarten, Heim der Belegschaft, Bootsfahrtstelle, Freibad, Basketballspielplatz im Freien und Sportplatz usw. so um. Kim Jong-un drückte jedem der Mitarbeiter die Hand und sagte, dass er sich nach dem Empfang des Berichts über die Rekonstruktion des Kinderferienlagers Mangyongdae so sehr gefreut habe und man vieles getan habe bei der schweren Rekonstruktion. Nach diesen Worten besuchte er den Erziehungsraum mit den historischen revolutionären Materialien, den Raum für Bewahrung der historischen Gegenstände vom revolutionären Wirken und das Traditionskabinett. Kim Jong-un fuhr fort, allein das Kinderferienlager Mangyongdae zeuge davon, wie sehr der Präsident Kim Il-sung und der Feldherr Kim Jong-il die Kinder geliebt und sich um deren Heranbildung zur Pfeilung des Landes mit viel Kenntnissen, Tugend und körperlicher Stärke bemüht hätten. Die bessere Gestaltung der Kinderferienlager, Kinderkulturhäuser und Paläste entsprechend dem Erfordernis des neuen Jahrhunderts sei eine wichtige Arbeit dafür, das edle Vorhaben von Kim Il-sung und Kim Jong-il, die ihr Leben lang für die Kinder gesorgt hätten, zu verwirklichen. Man solle diese Arbeit konsequent fortsetzen und somit die unvergänglichen Verdienste der großen Führer langjährig überliefern. Kim Jong-un besichtigte verschiedene Orte des Kinderferienlagers und vertraute sich dabei mit der Lage der Konstruktion und der Vorbereitung auf dessen Inbetriebnahme. In den Zimmern der Lagerheimgebäude, die gegenüber dem Fluss Sunfa und unter den hohen und niedrigen Berggipfeln stehen und in sonnengesüdlicher Richtung turmartig gebaut sind, bemerkte er, dass die Zimmer so einwandfrei eingerichtet seien, das bequeme Leben der Campingteilnehmer zu gewährleisten. Dann besuchte er auch Volksspielplatz, Bibliothek, Kulturhaus und weitere, wobei er es wiederholt hochschätzte, dass man mit großer Mühe um gute Lebensbedingungen der Kinder die Konstruktion durchgeführt habe und sich die Kinder darüber sehr freuen würden. Er ging auch zu Essraum, Geburtstagsfeierraum und Plätzen für Essen im Freien der Mensa, die auf dem Teich schön gebaut ist. Die Mensa sei der Kinderseele entsprechend eigenartig gebaut worden, so dass man den Eindruck habe, auf dem Schiff zu essen. Schön sei auch das Kabinett für Kochpraktikum, wo man selber verschiedene köstliche Speisen zubereiten könne. Dann fragte er nach der Wasserqualität des Schwimmbeckens, schätzte die Höhe des Sprungbretts ab und meinte, er werde da eine Wasserrutschbahn im Einklang mit der Naturlandschaft bauen lassen. Dann würden die Kinder das Schwimmbecken nicht verlassen. Damit sich die Kinder auch an Regentagen nicht im geringsten unbequem fühlen würden, wird er von Lagerheimgebäuden bis zum Mensa einen Gang bauen und den Basketballplatz im Freien mit Dach versehen lassen. Er werde zum Tiergarten wertvolle Tiere und zur Bootsfahrtstelle verschiedene Geräte, die die Kinder gern haben, schicken, damit sie sich mehr vergnügen könnten. Er ging durch das Gelände des Ferienlagers und freute sich dabei über viele Bäume und schöne Landschaft. An den schönsten Orten unseres Landes, so sagte er, seien die Wiegen der Kinder einschließlich des Kinderferienlagers entstanden. Er habe mit großer Genugtuung das Kinderferienlager Mangyongdae besichtigt. Noch ein weiterer Palast der Kinder, in dem die edle Liebe der Partei zur Nachwelt und Zukunft geprägt sei, sei zur Welt gekommen. Die Partei sei der Meinung, für Nachwelt soll man sogar die Sterne vom Himmel holen. Man führe trotz aller Schwierigkeiten und Prüfungen die Revolution durch mit dem Ziel, den Kindern das beste Glück zu schenken und ihren Gesang »Wir brauchen niemanden in der Welt zu beneiden« langjährig laut ertönen zu lassen. Nach der Besichtigung des schön umgebauten Kinderferienlagers Mangyongdae erhole er sich von langer Ermüdung und fühle sich wohl. Das Kinderheim sei perfekt und sehr gut umgebaut worden. unterstrich Kim Jong-un, schätzte die Funktionäre, Parteimitglieder und Werktätigen dafür hoch, beim Umbau den kämpferischen Geist und Elan der Schöpfer des neuen Pyongyang-Geistes und Tempels nochmals nachhaltig demonstriert zu haben und dankte ihnen im Namen des Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas. Man solle die Arbeitserfahrungen des Stadtkomitees Pyongyang und des Stadtbezirkskomitees Mangyongdae der Partei weit vorstellen, die durch die Rekonstruktion des Kinderferienlagers Mangyongdae in der Praxis gezeigt hätten, dass man mit der wahren Treue zur Partei von null Reichtum schaffen könne. Er schätzte so wiederholt die beiden Parteikomitees hoch, die die Fragen, denen die Partei Augenmerk schenkt, hintereinander lösen. Die Arbeit für Kinder sei eine wichtige, mit der man das Wesen des Sozialismus belebe und die Überlegenheit des Sozialismus demonstriere. Alle Bezirkskomitees der Partei sollen dem Stadtparteikomitee Pyongyang der Partei darin nacheifern, die Parteipolitik als die eigene rechtzeitig anzunehmen und den Kampf für deren Durchsetzung kräftig zu führen. Wenn die Kinder glücklich seien, so sei die Aussicht des ganzen Landes hell. Mit der erfolgreichen Rekonstruktion des Kinderferienlagers Mangyongdae solle man sich nun darauf vorbereiten, aus Anlass des 70. Gründungstages der koreanischen Kinderorganisation die Einweihung feierlich zu veranstalten, sodass hier das glückliche Lachen der Kinder und ihr Gesang laut ertönen.